ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Ja, wir hören 100 Hörspiele aus 100 Jahren. Wir, das sind Jörg Albrecht und Nora Gomringer. Und wir wechseln uns immer ab und eine Person von uns bringt jeweils eines dieser Stücke mit. Und das Stück heute heißt Regina B., ein Tag in ihrem Leben. Ist eine Produktion vom Rundfunk der DDR 1967. Regie Fritz Ernst Fechner. Und was passiert? Wir lauschen von morgens bis abends, also mal einen ganzen Tag, erzählte Zeit sozusagen. Ja. Regina Bayer, eine Arbeiterin, die ist unverheiratet, hat zwei Kinder, die Nachbarin passt auf die Kinder auf, sie selbst arbeitet wirklich den ganzen Tag in der Fabrik, in der Firma. Es gibt die Chance auf ein Abendstudium, sie will es erst angehen, dann wird sie unsicher, weil die Kollegen ihr es quasi ausreden wollen. Und der Tag endet mit einer Trennung. Ihr langjähriger Freund trennt sich von ihr und wir enden mit einer Aufmunterung trotzdem von weiblicher Seite. Die Nachbarin sagt, das mit dem Abendstudium, komm Regina, das schaffst du. So, also wir haben es mit einer ja sozialistisch real romantischen, fast Soap, finde ich, zu tun. Wir sind sehr, sehr emotional. Es wird sehr lakonisch gesprochen von Lissi Tempelhof, diese Regina Bayer. Ich habe es zwischendrin gehört mit feministischem Jawohl, also so ist das eben. Diese Frau, wenn die was werden will, dann muss die halt die Kinder irgendwo unterkriegen. Ich finde stark die Nebeninformationen DDR-Geschichte, so von wegen Frauen kommen so in die Arbeit. Sie sollen auch, also es wird auch immer gesagt so, ja, der Chef sagt, das ist auch alles auch im Rahmen unserer Maßnahmen. Wir wollen ja Frauen auch in die Firmen bringen und so. Hat es dir gefallen? Ich habe das gerne gehört, muss ich sagen. Und ich finde schon, dass es in der strengen Ästhetik und vielleicht auch bei allen so kleinen Dingen, die man dann dieser von oben ja auch gewollten Ästhetik auch irgendwie zuschreiben muss, dass es doch sehr schön eigentlich zeigt, wie in diesem Alltag einerseits die politischen Vorgaben erfüllt werden sollen, also Frauen sollen auch aufsteigen können. Dann sind aber diese Normen auch lebbar und werden sie gelebt. Und dann auch nochmal die andere Ebene, was sind eigentlich die eigenen Bedürfnisse da drin, also dieser Regina Bayer. Und das fand ich doch erstaunlich so, dass ich gern gefolgt bin, also ihr durch diesen Tag gefolgt bin. Es werden ja auch ein paar Themen am Rande erzählt, also schon die Technisierung von Arbeit, also da wird von Rationalisierung gesprochen oder wie diskontinuierlich Lebensläufe sind. Ich habe die Figuren da schon ernst genommen und finde, dass es darin eine Stärke hat. Ich fand mich so erinnert daran, auch an diese sehr positiven Narrative aus der DDR-Zeit, so von wegen, die Nachbarn halten zusammen und Freundschaft ist ganz wichtig und ist auch nicht so ernst, also so, ja, ich weiß nicht, so moralisch abgeurteilt, wenn also eine Frau Kinder hat mit mehreren Partnern, Hauptsache die Kinder sind also versorgt bei einem Menschen und so. Ich fand das, ich dachte immer früher, das kann doch gar nicht sein, dass das Leute also wirklich so komplett abgesegnet haben innerhalb eines Gesellschaftsgefüges. Ja. Aber hier wird so damit gespielt und darauf eingegangen. In der Vielschichtigkeit. Also am Anfang gibt es ja schon dieses Gespräch, ne, was die Frau da mit den mehreren Kindern hat und das wird eben auch nicht gern gesehen. Ja, aber wird gelästert. Ich finde, darin ist es schon vielstimmig und das hat mir eigentlich gefallen. Vielleicht darf ich zum Abschluss ein paar Sätze noch zitieren aus dem Stück, die ich wirklich so on point fand. Ach, ja. Nämlich, angeblich habe ich doch die gleichen Rechte in unserem Staat wie jeder andere. Die Rechte ja, ich habe nur nicht die gleichen Möglichkeiten. Das ist es. Dann jetzt Regina B., ein Tag in ihrem Leben von Siegfried Pfaff. Ton ab. Regina B., ein Tag in ihrem Leben. Ein Hörspiel von Siegfried Pfaff. S6. Schon wieder zu früh gestartet. Dein Gehetze immer. Wir sind nicht die Ersten. Ich sehe den Bus auch lieber von vorne. Dafür lasse ich mir hier die Ohren abfrieren. Bei 10 Grad minus. 10 Grad minus.